Kapitel 1 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Seinen Freunden in Königsberg in Preußen gewidmet vom Verfasser. Vorrede. Trinkst du jetzt Zorn daraus, so denk, es ist auch den Genossen, die dir gesandt dies Weihgeschenk, kein süßer Most geflossen. Ende Vorrede. Ja, Wein des Zornes, Wein der Kraft, ein süß berauschter Zecher, ich trank den Wein der Leidenschaft aus eurem goldenen Becher. Die Tränen meines Vaterlands, den Wermut dieser Zeiten, mit vollem Zug ließ ich ihn ganz in meine Seele gleiten. Nun, was mein innerst Herz berauscht, mit ungestümem Drange, nun, Freunde, nehmt es hin und lauscht dem tönenden Gesange. Ich weiß, es ist kein alter Wein, es ist nur Most der Jugend, und dass er unverfälscht und rein ist seine ganze Tugend. Nun nehmt sie hin und lasst die Brust mitfühlend euch erschüttern, lasst gleichen Schmerz, lasst gleiche Lust gemeinsam uns durchzittern. Das gleiche Liebe, gleicher Hass in jeder Brust sich spüre, das brausend sich in seinem Fass der Wein der Freiheit rühre. O du, mit Tränen eingeweiht, o du, von der wir träumen, o Rebe du der neuen Zeit, wann endlich wirst du schäumen? Man hat dich lang genug gepresst, bis auf die bittere Schale, o nun, zum Völkerfreiheitsfest, nun füllet die Pokale. Das ist der wahre Nachtmahlwein, nach dem die Herzen dürsten. Von diesem schenkt den Völkern ein, o schenket ein, ihr Fürsten, auf dass er nicht aus eigener Macht die morschen Dauben sprenge, damit die Fackel nicht der Schlacht die schöne Welt versenge. Bei diesem Wein aus Herzensgrund, mit unverfälschtem Triebe, beschwören wir den neuen Bund der Freiheit und der Liebe, dass alle Herzen wonnevoll den Eidschwur widerhallen und keine einzige Träne soll in unseren Becher fallen. Ende von Kapitel 1.